danger, I conquer city danger. We're living in a dangerous world. A dangerous world. Ah. Listen to the radio, Blue Babylon. No, you rock your soul. Ay. Everything is going come on ten years. Yeah. Look at the headlines, stand between the lines. Crimes and brutality. Oh, no, no, no, no. Listen to the radio. Guten Tag, das ist Radio gegen Müdigkeit. Mein Name ist Ute Seitz und ich bin hier mit meinen Kollegen vom Verein gegen Müdigkeit, Shurish Fizzoni und Jasper Schmidt. Hallo, hallo. Guten Tag. Wir sind heute sicher unterwegs in Heidelberg mit einer Live-Sendung von Marlene Dietrichplatz. Und erstmal haben wir uns gefragt, was ist denn eigentlich überhaupt ein sicherer Ort? Ein Ort, der frei ist von Angst. Ein Ort, der frei ist von Sorgen und ein Ort, an dem ich mich einfach wohlfühle und an dem ich dann auch irgendwie entspannen kann und loslassen kann. Für mich hängt das gar nicht unbedingt mit dem rein räumlichen Ort zusammen, sondern mit dem sozialen Gefüge. Also wenn ich mit Menschen da bin, die mich kennen, denen ich vertraue, dann fühle ich mich automatisch geborgener und somit sicher. Während derselbe Ort, wenn ich mit in einer anderen Konstellation da bin, nicht unbedingt sicher sein muss. Wenn die Energie gut ist, wenn man sich eingeladen fühlt, vorurteilslos einem begegnet wird, das muss man natürlich selber auch ausstrahlen. Ja, was verbinde ich sonst mit Sicherheit? Sehr tagesformabhängig. Also meine eigene Fähigkeit, auf Situationen, die von außen kommen, zu reagieren, entweder gelassen oder sehr gestresst. Das ist dann, was ich so mit innerer Sicherheit meine. Wenn ich mich wohlfühle, bin ich automatisch sicherer in meinem eigenen Gefühlsleben und dann auch in der Interaktion nach außen. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt was, was ich jetzt gar nicht so bewusst entschieden habe, aber ich lebe ja schon lange in Heidelberg und das vielleicht auch das mit ein Faktor ist, warum ich mich hier sehr wohlfühle, dass ich das Gefühl habe, ich kann hier einfach überall auch hingehen. Wo viele Menschen sind, sagen wir so, ja. Das ist für mich Sicherheit. Da wird man nicht als Ding gleich abgestempelt und so. Das stimmt ne? Aber nicht. Gerade passiert mehr, wie wenn du alleine bist. Ja, du hast gefragt, wo ist die Sicherheit? Ja, ne? Alles gut. Das habe ich schon hier erklärt. Es passiert da was, wenn du mit drin hockst oder dabei bist. Das kann ja immer passieren. Ne? Also das ist ja nicht ausgeschlossen, so Sachen. Ne? Aber trotzdem fühle ich mich, wenn mehr Leute da sind, doch ein bisschen sicherer. Ja? Ich fühle mich auch manchmal irgendwo sicher und habe trotzdem Angst. Das kommt ja immer darauf an, wie man's, vor was man Angst hat. Wenn man jetzt Angst vor Tod und Verderben hat, ist natürlich Dunkelheit und irgendwie schräge Menschen. Du hast auch mal Angst gehabt? Vor was hast du Angst gehabt? Nee, der Theo. Naja, Angst ist ja immer ein Warnsystem. Das hat ja, Angst ist ja erstmal was Gutes. Ich persönlich habe keine Angst vor keinem hier außen vor Gott. Falsche Kurve, vierjähriges Kind am Laufen. Oder fährst du mit Racer, mit keine Ahnung wie viel Kamera. Davon habe ich Angst. Vor Verletzung, vor Enttäuschung, vor Mittellosigkeit, vor einfach gesundheitlichen Schäden. Nicht irgendwie, weiß ich, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt. Mehr Angst vor sich selber hat, der hat ein Problem. Man wird halt immer dumm auch gemacht. Ja? Wenn, so in meinem Alter, gut, ich habe halt Polyneuropathie, habe viele körperliche Schäden und das ist halt ein großes Angstgefühl, sage ich mal so. Ne? Weil ich kann auf der Straße zusammenbrechen, keiner kann dann da sein, fertig. Sicherheit, das hat also ganz viel mit dem individuellen Empfinden zu tun, wie wir das gerade gehört haben, aber natürlich auch mit dem, was um uns herum passiert und damit, wie wir auf andere Menschen wirken. Wir haben es gehört, dass Heidelberg insgesamt als ein sehr sicherer Ort wahrgenommen wird, aber dennoch sicher nicht überall gleich sicher. Und hier kommen wir zum eigentlichen Kern von unserer Sendung, nämlich der Frage nach Sicherheit in der Heidelberger Kurfürstenanlage. Sozusagen dem Bahnhofsviertel der Stadt. Und wir als Verein gegen Müdigkeit haben dann natürlich einen spezifischen Hintergrund, dass wir uns hier diesem Thema widmen und Ja, Jasper, vielleicht kannst du das mal kurz erklären, warum wir hier eigentlich sitzen. Ja, genau. Ich glaube, wir sitzen hier, weil wir eben an einem Ort sind, der für viele Menschen oder von vielen Menschen auch eigentlich nicht als so ein sicherer Ort empfunden wird. Und wir sind aufgebrochen, eigentlich an diesem Ort einen Begegnungsort zu schaffen. Die Potenziale von diesem Ort, die wir ziemlich schnell gesehen haben, es ist eigentlich eine wunderbare Grünanlage, sehr zentral, mitten in Heidelberg, natürlich eben auch in diesem Transitraum rund um den Bahnhof. Und das sind natürlich immer auch so Milieus so, oder so Orte rund um den Bahnhof, die einfach ein sehr unterschiedliches Publikum irgendwie so anziehen. Und wir wollen eben mit künstlerischen Mitteln diesen Ort erkunden und schauen, wie kann man diese Atmosphäre dort verändern und wie kann man aber eben auch zusammen Stadt gestalten, wie kann man zusammen Räume, die im Öffentlichen sind, durch gemeinsame Aktionen, durch das Zusammenkommen verändern. Wir haben auch tatsächlich festgestellt, dass viele Menschen in Heidelberg diesen Ort gar nicht so gut kennen, also vor allem auch die Grünanlagen, weil sie eher mal einen Bogen darum herum machen. Und deswegen würden wir erstmal gern so ein paar Einblicke in diesen Ort mit Ihnen und euch teilen, bevor wir uns dann tatsächlich auf die Frage der Sicherheit konzentrieren. Ist eigentlich die Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof und der Innenstadt eben voll bunt, auch voll viele verschiedene Sprachen. Dann manchmal einfach gibt es auch unheimliche Situationen. Ich denke, es ist für viele ein Durchgangsort, aber auch gleichzeitig eine Art Ankunftsort, weil am Bahnhof natürlich viel passiert und auch in der Nähe vom Bahnhof die Shuttlebushaltestelle ist, an dem der Shuttlebus hält von dem Patrick Henry Village, wo auch viele Geflüchtete untergebracht sind. Es ist nicht unbedingt das Tor zur Stadt, was das rechtfertigt, was eigentlich Heidelberg zu bieten hat. Doktor, ja, ist kein Heidelberg. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist kaputt. Was kaputt? Alles kaputt. Es halten sich an verschiedenen Orten hier im Park auch Leute auf, verweilen hier auch länger, treffen andere Leute. Ich habe diesen Ort jetzt in den 3 Jahren, wo ich in Heidelberg gelebt habe, auf 2 unterschiedliche Arten und Weisen erfahren. Einmal 1,5 Jahre, wo hier gar nichts los war und wo einfach die Wiese relativ wenig benutzt wurde. Und jetzt seit 1,5 Jahren, wo sie sehr viel benutzt wird, dadurch, dass jetzt hier der Bus aus dem PHV hält. Ja, aussteigen hier von dem Zentrum. Was, guck mal, was ist los? Ja, und dann was kaufen. Durch den Krieg ist das alles nicht mehr so relevant, und ich finde es gut, dass die Busse regelmäßig fahren und wir dann auch bis zum Abend hier draußen sein können, gerade im Sommer, dass ich mich frei bewegen kann in der Stadt und einfach zu wissen, dass es auch sicher ist, dass da ein Bus steht, um wieder zurück nach Hause zu kommen. Whenever you miss the time, you have to run. Manchmal gibt es ein paar Unstimmigkeiten, habe ich auch schon miterlebt, dass es Streitereien gab, aber das war eher selten der Fall. Meistens läuft es hier sehr friedlich ab. Generell ist hier, dadurch, dass so viele Menschen sind, schon irgendwie relativ viel los und auch, glaube ich, ein leicht erhöhtes Konfliktpotenzial im Gegensatz jetzt zu anderen Arealen Heidelberg. Polizei ist einfach super häufig da. Es macht mich einfach nicht an, in so einer Gesellschaft da vorbeilaufen zu müssen. Traurigerweise geprägt von Vorurteilen, obwohl hier eigentlich eine recht schöne Idylle herrschen könnte, würde ich behaupten. Vor allem jetzt in dieser Jahreszeit ist es einfach sagenhaft. Schmetterlinge, Marienkäfer, Vögel, Regenwürmer und ein Reh. Hummeln! Also nicht nur Menschen, sondern auch Natur vor Ort in der Kurfürstenanlage, in den Grünflächen, die vielleicht da gar nicht so sehr wie ein Park wirken auf den ersten Blick, aber doch ganz viel Leben beherbergen. Schurisch, was war denn so dein stärkster Eindruck von dem Ort? Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu beantworten jetzt, weil wir tatsächlich sehr, sehr viel vor Ort sind, aber allen voran, das erzähle ich auch tatsächlich sehr, sehr oft, dass nirgendwo in Heidelberg man auf zwischen Stillstand und Transfer, Rennerei und so weiter und so fort. Also das ist so, diese beiden Welten hängen an diesem Ort super extrem zusammen sozusagen. Wir sehen Menschen, die sich überhaupt nicht mehr bewegen oder sehr, sehr wenig, und links und rechts rennen die Menschen irgendwie und flitzen irgendwie von A nach B in den Supermarkt, raus und rein und zum Bahnhof und mit ihren Rollkoffern und roll hin und her. Und von daher und in der Mitte ist diese Spannung, aber so eine stille, bewegungslose Spannung. Und das ist eigentlich für mich so der einer der entscheidendsten Faktoren an dem Ort, warum der Ort auch so spannend ist eigentlich. Viele Menschen fragen sich vielleicht auch, warum der Ort so ein Anziehungspunkt ist für, ja, ich sag mal, so eine Straßenszene. Also warum hängen die eigentlich genau an dem Ort ab und nicht auf der Neckarwiese oder nicht an der Schwanenteichanlage? Und das haben wir sie tatsächlich auch persönlich gefragt. When you get home, you feel bored and you only look TV. But if you are here, you look what is going on. People are coming and people are going. And you see what is going on. Wenn man hier kommt, man fühlt sich, dass ich bin hier nicht alleine. Ja, hier gibt alle Nationalitäten. Die Leute kommen von verschiedenen Ländern. Und die meisten sind hier sehr nett. Wir sind halt stehen geblieben auf der Partyline, leben aber trotzdem und gehen unsere Schritte auch ganz vorwärts. Immer natürlich jeden Tag. Das ist klar, wie jeder andere auch. Aber wir sind eben in der Partyline gefangen. Erstens hat man keine anderen Freunde, weil man erstens von der Gesellschaft denkt, man ist an den Rand der Gesellschaft und man denkt sich, kein anderer will mit einem groß zu tun haben. Deswegen gibt man sich nur diesen Wert und denkt man, man kann nur zu diesen Menschen. Und diese Menschen heben einen auch wirklich auf und man fühlt sich wohl. Gut, der eine andere sauft vielleicht viel, aber dafür gibt es auch andere, die halt dazustehen, offenes Ohr haben, helfen und so. Und deswegen bin ich halt auch oft hier. Das sind auf jeden Fall so ein paar soziale Gründe, aber es gibt durchaus auch eine fast schon historische Entwicklung. Was hast denn du da so aus Gesprächen gehört, wie das überhaupt mal entstanden ist, Jasper? Was man, wenn man mit den Leuten spricht über so die Geschichte dieses Ortes, dann wird natürlich klar, dass in der Stadt eigentlich selten sowas zufällig passiert, sondern dass da auch immer gewisse Entwicklungen vorausgehen. Und das hat in Heidelberg viel damit zu tun, dass, ich meine, Heidelberg ist ja so eine, bezeichnet sich gerne so eine Wohlfühlstadt mit diesem großen Freilichtmuseum, was wir in der Altstadt haben. Und ich würde mal sagen, so in den letzten 20, 25 Jahren hat das immer stärker, wurden Menschen, die einfach so abhängen wollten, da in der Altstadt ohne Geld auszugeben, kontinuierlich eigentlich da so ein bisschen rausgedrängt. Man hat ihnen das Gefühl gegeben, sie gehören da nicht hin. Man hat aber auch so tatsächlich architektonisch, baulich Bänke so konstruiert, dass man da nicht mehr gerne drauf sitzt und sich länger aufhält. Man hat so Stacheln auf Sandsteinbänken und so weiter installiert. Und genau, und dann sind die Menschen immer weiter Richtung Hauptbahnhof-Areal gekommen, was aber auch gleichzeitig mit einer räumlichen Nähe zu tun hatte. Da gab es lange das SKM, so eine Sozialstation, wo es immer warmes Essen gab bis 13 Uhr, die da direkt um die Ecke waren. Das war sicherlich auch so ein Anziehungspunkt. Und dann hat sich das, glaube ich, so selbst verstärkt. Und dann, so wie wir jetzt auch aus den O-Tönen gehört haben, wurde das eben zu diesem Ort, wo die Menschen eben so sind. Ne? Und dadurch, dass viele Menschen, die jetzt keine geregelten Alltagsstrukturen haben, suchen natürlich vor allem nach diesem sozialen Austausch und wissen eben auch, dass sie das vor allem mit den Menschen gerne machen, die eben vorurteilsfrei und offen ihnen gegenüber begegnen. Und das ist eben diese Stimmung am Park und am Brunnen und so, hat sich das, glaube ich, ergeben. Und der Kaufland ist natürlich da auch sehr praktisch. Da kann man jederzeit günstige Getränke holen. Und es ist so um Kaufland, Tipico und den Brunnen vielleicht auch das Epizentrum von sowas wie Konfliktwahrnehmung. Wir bekommen im Arbeitsalltag auf jeden Fall öfter von Einsätzen von Rettungskräften oder Polizei mit, was natürlich super traurig ist. Letzter Zeit tatsächlich auch gehäuft. Allerdings braucht man hier eigentlich keine Angst zu haben, dass man irgendwie angegangen wird oder so. Das auf keinen Fall. Also ich fühle mich dennoch sicher. Ich muss auch sagen, dass ich überhaupt gar keine schlechten Erfahrungen mit den Leuten hier im Park oder hinter der Bushaltestelle gemacht habe, sondern dass ich eher vor dem Wettbüro oder dem Einkaufszentrum nebenan öfter mal angegangen werde, auf auch eher unschöne Art. Also es passiert eigentlich selten, dass man vorbeiläuft und nicht zumindest hinterhergepfiffen wird. An der Ecke zwischen dem Park und dem Kaufland ist der Tipico. Und vor dem Tipico ist vor allem im Sommer, stehen bestimmt so um die 10 Leute rum. Ja, aber man kennt die mittlerweile wirklich ganz gut. Also ein paar grüßen uns auch. Testosteron und Langeweile ist eine ganz fiese Kombi und die merkst du an der Stelle ganz krass. Und wiederum an anderen Stellen ist es viel mehr gemischt. Und umso gemischt das ist, umso sicherer fühle ich mich da, weil da einfach auch Leute sind, da kommt nicht so eine Dynamik auf. Ich glaube, dieses Lautsein ist das, was vielleicht viele Menschen irritiert. Es kommt öfter vor, dass ich mich irgendwie aufrege darüber, weil hier öfter Polizei wirklich mit Blaulicht herkommt und ich eigentlich einkaufen gehen will und das natürlich in mir ein totales Unbehagen erzeugt, weil ich irgendwie dann nicht einschätzen kann, was hier los ist. Also ich habe öfter dann vielleicht auch so ein bisschen so ein hilfloses Gefühl, wenn ich hier lang gehe und ich sehe öfter, okay, hier ist Krankenwagen, hier ist Polizei, hier passiert was, aber ich versuche einfach daran vorbeizugehen. Und da wurde mein Freund und ich, also mein Partner und ich, wir wurden ganz gekonnt abgelenkt. Zwei Marokkaner, Tunesier haben uns abgelenkt. Der dritte ist einfach in meine offene Tasche rein, hat es geklaut. Ich habe das nach 45 Minuten gemerkt. Dann bin ich hier ausgetickt. Ich habe gedroht, ich rufe die Polizei, lass den ganzen Bus filzen und alles. Innerhalb von 10 Minuten durch einen Anruf hatte ich wieder meinen Geldbeutel und alles. Ich habe Angst, in Hundescheiße zu treten. Das ist so. Glaub ich, das ist meine größte Angst in diesem Park, sagen wir, in Fäkalien zu treten. Vielleicht ist es auch nicht mehr Hunde. So. Und ansonsten, wo ich mich eigentlich relativ sicher fühle, ist an der Haltestelle, komischerweise. Wenn man da an der Haltestelle steht, weil es ist wie so eine goldene Linie, die da so ist. Wenn man an der Haltestelle steht, ist alles gut und gefühlt, wenn man hinter den Brunnen läuft, ist eine andere Welt. Also hier an dem Ort würde ich jetzt sagen, sicher, da ist es so froh. Ich habe noch nie Probleme eigentlich gehabt, aber ich passe schon auf mich auf. Ich weiß schon, was ich machen muss und was nicht. Das sage ich jetzt noch was zu. Einer meiner besten Freunde, ich bin mit die Schule gegangen. Wir kennen uns schon Ewigkeiten. Und wir passen aufeinander auf und ich passe auf ihn mehr auf wie auf mich selber. Im Moment ist alles ruhig und schön. Es kann aber auch schlagartig wieder anders kommen. Dass manchmal dann, wenn einer merkt, auch der tut ein bisschen übertreiben, muss sagt Stopp und dann macht er auch Stopp. Und dann ist das Problem schon gelöst. Die Männlichkeit muss immer bewiesen werden wie im Löwenrudel. Wenn ich heute keinen auf die Fresse geschlagen habe, kann ich nicht mehr weiterleben. Also der braucht was. Weil es oft so merkwürdig ist, ja? Dass sich Leute sich angehen und konfrontieren und immer lauter werden und eventuell sogar vielleicht mal handgreiflich werden. In Wahrheit will die Person eigentlich nur sagen, oder man sieht es ja, jeder sieht es ja, der geht es einfach nicht gut. Gerade weil sie den ganzen Scheiß hinter sich hatten im Past, hat jetzt keiner mehr Bock, sich das zu geben. Also macht jeder auf den Dicken, um böse auszusehen und dass sie dem aus dem Weg gehen, so eine Mauer aufbauen. Also mein Gesicht ist tätowiert und wenn ich ehrlich bin, ich habe mir den ganzen Scheiß nur in die Fresse tätowiert, Alter, dass die Leute von mir wegbleiben. Und dann geht es da vielleicht um alte Beziehungen und man hat vielleicht Probleme mit den Kindern oder die sind nicht mehr da und dann wird dann gestritten, wer der schlechtere Vater ist, ja? Und so eine Sachen und dann kommt das hoch und das sind eigentlich so dann ganz tief sitzende Sachen, wo ich immer sage, ey, ihr müsst mal nach vorne schauen, sonst bleibt ihr da ewig drin und lauft da im Kreis. Also durchaus ein Ort, der mal explosiv sein kann, auch wenn ich mich zum Beispiel dort schon tagsüber sehr sicher bewege. Trotzdem bleibt ja die Frage, welche Ansätze gibt es denn da in der Stadt, um dem zu begegnen und ja, den Ort einfach sicherer zu machen oder auch das Gefühl der Sicherheit zu erhöhen. Jasper? Ja, ich glaube, der wichtigste Schritt, der stattgefunden hat, war so ein Zusammenschluss, der sich AG Park nennt, in dem alle relevanten Vertreterinnen und Vertreter von der Verwaltung an einen Tisch kommen, also vom Ordnungsamt, vom Sozialamt, vom Landschaftsamt, die den Ort pflegen, zivilgesellschaftliche Akteure, die Vereine, die dort in der Streetwork und der Sozialarbeit tätig sind, Obdach e.V., Caritas, SKM und dann aber eben auch wir als Verein gegen Müdigkeit, der dort eben viel macht. Und sag mal, die Komplexität, so diese Vielschichtigkeit an diesem Ort, die lässt sich auch wirklich nur in so einer Kooperation, glaube ich, auch behandeln. Also indem man da wirklich aus dem professionellen Blick von ganz unterschiedlichen Richtungen drauf schaut und vor allem eben was ja auch, glaube ich, ein bisschen so unser Teil ist, eben ganz viel mit den Menschen eben vor Ort, glaube ich, spricht, weil die Bedürfnisse von den Menschen, die sich dort aufhalten, diesen Ort zu prägen, ist natürlich unglaublich wichtig. Und dann als letztes, glaube ich, was auch so ein ganz zentrales Ding ist, ist einfach soziale Kontrolle, also einfach Miteinander und Gemeinschaft an diesen Ort bringen, was, glaube ich, einen viel nachhaltigeren und auch direkteren Effekt hat als eben so klassische Ordnungstätigkeiten. Ja, auf jeden Fall nochmal ein kleiner Appell an alle. Gerne mal im Bella Park vorbeischauen und Menschen kennenlernen und ein bisschen Durchmischung wagen. Und dann mal gucken, ob das mit der Angst ein bisschen besser wird. Die erste Instanz, die dann bei so einem Konflikt auf den Plan kommt, ist natürlich die Polizei. Und da gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen, sowohl von der Nachbarschaft als auch von den Nutzenden des Parks auf diese Präsenz. Es ist nur im Sommer so, wenn die Leute haben dann halt das Fenster auf. Und hier geht's voll ab. Und es fliegen Glasflaschen. Da kann niemand schlafen dort oben. Weil du musst ja ein Fenster aufmachen bei 30, 35 Grad. Und dann holen die natürlich auch die Bullen, das ist klar. Und in dem Moment, als ich mein gelüftet habe nochmal vorm Schlafengehen, sehe ich, wie halt einer einem anderen ein Fahrrad gegen den Kopf wirft. Da habe ich halt dann auch die Polizei gerufen, weil man weiß ja auch nicht, okay, geht es dem jetzt gut? Hat der jetzt, ist er sehr verletzt oder nicht? Und ich finde es nicht richtig, da wegzusehen. Und deswegen habe ich für mich dann in dem Moment halt entschieden, okay, das ist zu grob, das ist zu viel, da rufe ich halt die Polizei. Und da sind die Leute aber auch selber schuldig, wenn sie zu blöd sind, ja? Ich habe kein Vertrauen. Wenn ich uniformierte Leute sehe, habe ich Angst. Ich kriege Stäche im Bauch. Wenn ich die sehe, dann habe ich nur Fluchtgefühle. Aber es gibt auch nette. Es gibt auch gute Polizisten und es gibt Bad Apples. Polizei, ich meine, egal, ich muss ja kontrollieren, aber ich habe keine Probleme mit denen. Die sagen immer, ah, der schon wieder, alles gut. Alles gut. Sagen, die kennen die Leute, wo sie wissen, alles nichts dort und wir machen nichts und die kennen die Leute, wo halt Scheiße machen. Ne? On connaît tous les activités que font souvent nos frères du Maghreb africain. Du coup, quand la police, avec leurs multiples espions et caméras, quand ils arrivent de l'autre côté, quand nous sommes là-bas, du coup, même si nous sommes éloignés et nous sommes entre nous, les Africains noirs, ils viennent aussi nous contrôler. Wenn die Polizei kommt, sie kontrollieren einfach alle. Und wenn sie, auch wenn sie, wenn wir nur da sitzen in die Nähe, würden sie uns kontrollieren. Und das sieht nicht gut aus für unsere Asylbewerbung. Wenn ich das Wort Sicherheit höre, denke ich tatsächlich erstmal an so, so Institutionen. Also wie die Polizei sorgt für Sicherheit, aber das ist ja nur eine Form, Sicherheit zu betrachten. Und die kann man dann wiederum unterscheiden in das, was man halt als bedrohlich empfindet und das, was halt durch den Staat geahndet wird, um Sicherheit herzustellen. Je veux dire, message à la police, s'il vous plaît, laisse-nous vendre le shit ici. Ah. Non, shit? Le shit, le cannabis. Ah. Pour on va gagner l'argent, parce qu'on est des blédards ici. On n'est pas. Ah, quoi, t'as l'air de se battre, on est là, Khadmo. Bitte, das message zur Polizei, zur la capitale ici, la présidente. Ah, der Bürgermeister, Major, Major. Bitte, ich will arbeiten hier yeah. in Deutschland. Ich will machen meine Papiere. So will ich nicht immer jeden Tag bleiben in dieser scheiße Garten, weißt du? Ja, für diejenigen, die jetzt kein Französisch sprechen. Er hat tatsächlich konkret eine Botschaft an die Polizei gesendet, der letzte Gesprächspartner hier, und hat gefragt, hat um die Erlaubnis gebeten, Gras zu verkaufen. Und naja, sich dann vielleicht auch doch nochmal anders überlegt und gesagt, ja, ich würde halt auch einfach gerne arbeiten. Ne? Also das sind dann halt auch so Geschichten, die dahinter stecken, wo es wichtig ist, dass man sich nicht darauf konzentriert, da ist das eine Person, die mir irgendwie gefährlich erscheint, sondern versucht auch so ein bisschen den Kontext dahinter zu sehen. Es sind einfach sehr, sehr viele Welten, die da aufeinander prallen und auch tatsächlich verschiedene Rollen, die der Polizei und den Ordnungsdiensten dazukommen. Ich denke mal, was auch im Alltag natürlich irgendwie relativ präsent ist bei den Beamtinnen und Beamten, und hatte dann den Eindruck, dass sie auch natürlich ein recht klares Rollenverständnis da für sich haben. Also der Ort bietet eigentlich unglaublich viel Potenzial mit der zentralen Lage. Allerdings haben wir halt auch momentan relativ viele Ruhestörungen in dem Mittelpunkt des Parks. Natürlich auch die Anwohner Interesse daran haben, auch wieder in den Park zu gehen. Und da sehe ich jetzt momentan wirklich sehr, sehr viel Potenzial, wo man Anwohner mitnehmen kann, aber auch die Szene, die eben vor Ort ist. Und die will auch keiner von uns verdrängen. Also der Eindruck soll auch nicht entstehen, Polizei oder Stadt haben jetzt hier Interesse daran, die zu verdrängen, sondern die sollen da bleiben. Aber es soll halt alles in einem gewissen Rahmen sein. Also uns ist wichtig, dass die Rollen, das Rollenverständnis transportiert wird und erkannt wird. Es gibt zwischen unserem Auftrag und zwischen dem gesellschaftlichen Anspruch nicht unbedingt eine Vermittlungsnotwendigkeit, sondern es geht darum zu verstehen und zu akzeptieren, dass Grenzen dazu da sind, um gemeinschaftliches Zusammenleben zu gewährleisten und jedem seine Freiräume einzuräumen und zu gewähren. Und da brauchen wir eher Übersetzer, die auch klar machen, Verhalten erzeugt Reaktionen. Also da muss man einfach klar zwischen Straftaten und Ruhestörungen und Ordnungswidrigkeiten differenzieren. Bei den Straftaten herrscht in der Regel eigentlich ein Verfolgungszwang. Und bei Ruhestörungen, die so eher sozial schädlich sind, unserer Polizeiverordnung, hat man Opportunitätsprinzip, so heißt es rechtlich. Also man kann, aber muss nicht immer einschreiten. Ich habe immer die Erfahrung, wenn man irgendwohin Respekt mitbringt, ist eine Währung, man bekommt den dann auch wieder zurück. Muss aber von beiden Seiten gelebt werden. Und das, was ich ja vorhin erlebt habe, dass gewisse Fehlvorstellungen und vielleicht Erfahrungen negativer Art im Raum stehen, die erstmal überwunden werden. Das ist wie so ein, sag ich mal, wie so ein Burggraben, der irgendwo zwischen den Leuten steht. Und Ruhe ist das Schönste. Und wenn die Leute irgendwo in Harmonie zusammenleben und ein Bierchen trinken können und der Nachbar mit zum Beispiel jemand von hier auch ein Bier trinkt, dann ist es doch die beste Lösung. Also wie gesagt, ich bin auch nicht jemand, der scharf auf Beschwerden ist oder scharf drauf ist, irgendwo zu kontrollieren oder sonst wie, sondern es soll einfach sozialverträglich funktionieren. Ja, also es ist die Frage einfach, wie geht's weiter an diesem Ort? Es sind total viele Aktivitäten dort, also sowohl dieser runde Tisch mit der AG Park existiert. Es gibt die sozialen Träger, die den Ort vermehrt auf den Schirm haben. Und wir mit dem Verein gegen Müdigkeit haben, wie gesagt, jetzt mehrmals die Woche unseren Gesellschaftskiosk geöffnet. Man muss noch dazu sagen, dass tatsächlich unser Fokus nicht die Sicherheit ist. Ne? Unser Ziel ist, Menschen zusammenzubringen. Aber gleichzeitig erhoffen wir uns auch trotzdem, dass sich die Atmosphäre vor Ort einfach verbessert und stellen auch fest, dass wenn wir da sind, dass wir da Konflikte auffangen können. Natürlich, wenn man jetzt so auf Stadtentwicklung guckt, gibt es da auch einen größeren Kontext und wir haben nochmal so ein paar Stimmen eingefangen, die von Menschen, die auch sich Gedanken darüber gemacht haben, wie es da weitergeht, aus ganz unterschiedlichen Warten heraus. Das Stichwort Angstraum fällt in dem Zusammenhang immer wieder. Gerade wenn es noch dunkel ist oder wenn es dunkel wird, dann wirken solche dunklen, spärlich beleuchteten oder gar nicht beleuchteten Ecken für ältere Menschen oder für Frauen manchmal bedrohlich. Und wenn gestalterische Veränderungen erfolgt sind, dann hat die Erfahrung gezeigt, dass die Nutzung oder die Nutzerbandbreite einfach größer wird. Man muss auch betrachten, dort ist eine Straßenbahnhaltestelle an der Örtlichkeit. Der Ort ist eh hoch frequentiert. Dann ist da eh eine bestimmte Notwendigkeit da, für ein Stück weit Aufenthaltsqualität zu sorgen bzw. vorhandene Angsträume zu beseitigen. Elsa hatte vorhin einen Sicherheitsaspekt genannt, dass sie abends nicht allein gern hier durchlaufen würde. Das hat natürlich was mit Beleuchtung zu tun. Wir wollen aber keine Lichtverschmutzung. Ich tue wieder andere Länder anführen, die an so Hotspots Videoüberwachung haben. Und da habe ich gar nichts dagegen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Für mich wäre super eine Videoüberwachung, wo die immer auf Mike gucken würde. Damit alle immer sehen können, dass ich total cooler Typ bin. Für mich wäre vor Gericht super. Würde ich sagen, guck doch Video, ich bin es nicht gewesen, ich mache sowas nicht. Wenn jemand weiß hier, dass das alles videoüberwachtet ist und so weiter, für sich unter Pressure und so weiter, aber nicht frei. Genau, also die Videoüberwachung haben wir am Bahnhof sozusagen installiert damals, das war auch mein Projekt mit den 21 Kameras vor Ort. Man braucht halt einen Kriminalitätsbrennpunkt an dem Punkt, also man hat ganz normale polizeigesetzliche Vorschriften, die sind an diesem Standort noch nicht erfüllt. Also wir könnten hier noch nicht Videoüberwachung, einfach formaljuristisch ist nicht drin. Ob die Videoüberwachung das Allheilmittel ist, ist ja überall immer relativ schwierig. Die Polizei ist hier um die Ecke, das Ordnungsamt ist um die Ecke. Eigentlich sind wir sehr schnell da. Man läuft auch privat durch die Anlage, sieht die Anlage oder der Bürger ruft an. Also Videoüberwachung macht ja nur dann Sinn, wenn an gewissen Punkten nicht schnell reagiert wird. Lieber Personal, was vor Ort ist, ob das jetzt Kontrollkräfte sind, ob das Social Streetworker sind, ob das soziale Aktivisten sind wie Sie oder Vereine, dann habe ich mehr soziale Kontrolle als eine Videokontrolle. Wir hatten ja letztes Jahr diese ganzen Diebstähle so, was, glaube ich, überall unmöglich zu verhindern ist so. Und ich glaube, wir wollen hier auch nicht irgendwelche Security Service hinstellen, dass wir das irgendwie durch, dass sie sich eingeladen fühlen und dass sie wirklich merken, dass sie willkommen sind, dass das eine Art von inneren Anstand mit sich bringt, ja? Dass sie sich das nicht verhauen wollen. Das wäre schön. Das ist natürlich der Zugang auch wichtig. Wir müssen immer auch gucken, dass die Leute ja ganz viele Geschichten haben. Die sind ja selber mit Vorurteilen und mit Überzeugungen groß geworden, ja, sei das aus der Kindheit religiös oder halt diese Gruppenablehnungen, ja, die ganzen Subkulturen, ja. Und jedes Kind sucht sich da halt seine Identifikation mit Gleichgesinnten. Und auch die bauen leider dann oft eine Intoleranz natürlich den anderen gegenüber auf. Und dann hast du halt ganz viele, die eigentlich dasselbe Sehnsucht im Herzen haben und selbe Angenommenheit sich wünschen. Also keine Angst, die Ängste müssen weg. Mit Angst schaffst du keinen Park. Das Wichtigste ist der Park, dass der eine soziale Kompetenz leistet, dass wir von unterschiedlichen, sag ich mal, Klassen, Massenscheren und so weiter zusammenkommen. Und da bin ich sicher, da haben wir uns viel miteinander zu sagen. Und da sicher stelle ich nicht als die Prio 1. Ich stelle es mehr auf die Akzeptanz von den anderen Gesellschaften. Das ist ja der Punkt. Oh. It is our time you love the people. The way you love yourself. Because when we go one, we go all. Also eher ein Fokus, der sich auf das Soziale konzentriert, als auf Überwachungsmaßnahmen, den wir hier gehört haben. Wir haben uns natürlich im Zuge unserer Arbeit vor Ort in der Kurfürstenanlage auch belesen und geschaut, was passiert da eigentlich in anderen Städten, die ja vielleicht sogar noch mit viel mehr Problemen zu kämpfen haben als das beschauliche Heidelberg. Und Jasper, was hast du denn da so für Tipps, die du mit reintragen kannst in unsere Arbeit und vielleicht auch in unsere Kooperation mit diesen verschiedenen Institutionen, die in der AG Park in diesem runden Tisch zusammensitzen? Ja, genau. Ich meine, ich spreche da jetzt vielleicht weniger als Experte selbst, als jemand, der sich jetzt eben viel damit beschäftigt hat und viel rumrecherchiert hat. Und also ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, und das ist schon mal was sehr Gutes, was wir geschaffen haben, ne? Es gibt diese Kommunikation und diesen Austausch zwischen allen Gruppen, die da irgendwie Verantwortung auch mit übernehmen, sei es selbst gewählt oder natürlich auch wie bei Polizei und Ordnungsbehörden einfach auch qua ihres Auftrages her, ne? Also die können sich das ja nicht aussuchen, da nichts zu tun. Und da ist, glaube ich, total wichtig, dass man sich eben wirklich diese Formate so nutzt, dass man es auch schafft, gemeinsame Ziele zu formulieren, die man dann auch irgendwie nachvollziehen kann, ob man auf dem wirklich auch irgendwie weiterkommt. Ganz wichtig ist, glaube ich, auch zu berücksichtigen, gerade aus so einer Stadtentwicklungsperspektive, ist, dass eigentlich das Verdrängen oder der Versuch, Sicherheitsrisiken in Form von Menschen irgendwie einfach zu verdrängen und wegzuschieben, einfach nicht funktioniert, weil das einfach dann irgendwo anders aufpoppt. Und das heißt, das macht es ja eben so wichtig, diese sozialen Faktoren irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen, dass man es eben schafft, dort ein Miteinander herzustellen, was diese ganz unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen und Gruppen irgendwie berücksichtigt. Und die kann man eben nur rausfinden, indem man wirklich vor Ort ist und mit den Leuten eben auch spricht. Und dann vielleicht noch ein wichtiger Aspekt ist tatsächlich auch so eine finanzielle Dimension, weil ich fand das gerade so schön, als Michael Blum, der Leiter vom Ordnungsamt, das in dem einen O-Ton so gesagt hat, er hätte lieber mehr Personal als Videos, irgendwelche Kameras, die was aufnehmen. Aber Personal kostet natürlich und Personal kostet auch in der Sozialarbeit, kostet bei Vereinen, bei Institutionen. Aber das ist natürlich das, was irgendwie eine nachhaltige Sicherheit irgendwie auch schafft, ne? Weil diese Beziehungen, das sind ja immer die gleichen Menschen, die dort sind, ne? Das sind ja 150 Leute, sag ich jetzt mal, roundabout, die dort sich aufhalten. Die kann man alle kennenlernen und man kann verstehen, was sind ihre Probleme, was sind ihre Hintergründe. Und wenn man es schafft, mit dem, was da menschlich da ist, zu arbeiten und das auch irgendwie nachhaltig zu finanzieren, diese Arbeit, dann profitiert nicht nur der Ort als Ort, der dann eben vielleicht tatsächlich ein schöner Park ist, sondern man geht gleichzeitig auch ganz andere Probleme an, die von Sucht über Krankheit und so weiter reichen. Ja, das denke ich mir auch tatsächlich sehr oft, wenn wir vor Ort sind. Was ganz dolle sichtbar wird, ist einfach diese strukturellen Ungleichheiten, die dahinter stehen. Und die gilt es natürlich dann noch auf einer anderen Ebene zu bekämpfen und sind durchaus schwer anzugreifen. Aber mir hilft es zumindest im Alltag da einfach eine Nähe zu suchen und finde es einfach schön, dann Menschen zu begegnen, denen ich ansonsten eben gerade auch teilweise aufgrund von sozialer Ungleichheit nicht begegne. Und einen interessanten Gedanken würde ich auch gerne noch reinwerfen, der tatsächlich aus einer Statistik kommt. Und da geht es um Sicherheit im öffentlichen Raum. Also wenn man dann die Frage stellt, in welcher Relation steht das denn eigentlich? Also was ist, wie groß ist die Bedrohung tatsächlich? Ist schwer einzuschätzen. Aber wenn man den Vergleich sich anguckt, sind Frauen zum Beispiel im öffentlichen Raum weniger bedroht als im häuslichen Raum. Ist auch gleichzeitig wieder schockierend, aber vielleicht fühlt man sich dann im öffentlichen Raum verwundbarer und ist es im häuslichen doch am Ende mehr. Also ja, kann man für sich mitnehmen und gucken, was man damit macht. Also mich bestärkt das nochmal auch darin, dass ich selber auch an mir arbeite, wie ich mich, dass ich gucke, dass ich mich sicher im öffentlichen Raum bewege und auf was ich dabei achten muss. Danger, conquer, semi-danger, we're living in a dangerous dangerous the world. I believe in danger because the life we are living. Every blessed day you see trouble in the street. Everybody got a trouble. The life is in danger. Even the world we see all around is in danger. So we try to live a better place in this world. So if you want to live, you better live a better place. Because many brothers who they are living in a jail. But if you want to know about life, tell me about danger. I tell you danger. To conquer a city danger, we're living in a dangerous world. What do you say? Danger, semi-conquer, semi-danger. Sometimes I sleep in the morning when I wake up. I think about every day, but it's full of trouble. So I'll think about what to do. So I pray to Heavenly Father just to give me better day, because I know life is a trouble and danger all over the world. You can slap somebody and go to death. So tell me, what will I do to make the world a better place? I have to stay away from danger. Danger, I conquer, I see the danger. We're living in a dangerous world. I switch our TV on, see what's going on. Crimes and brutality still are growing stronger, stronger, stronger. Actually, interplanetary revolution. Danger. Danger. Revolution. Everybody running from danger. Interplanetary. Danger. Danger. Nobody like a danger. But you can never run from your shadow. Everybody must die, nobody live forever. So the danger is there in your front, but be careful not to run inside because it's dangerous. Mama used to told me, live a better life, because if you don't do, you see too much trouble. And trouble is a danger. Be careful about the cops on the street life, because nobody understand where we are. Everybody must go, life is so short, so keep the game clean, because the life is so full of danger. So put your game straight, play your danger. Game tight, and stay away from danger, brother. Conquer. Danger. We're living in a dangerous world. What you say? Danke an Moses und sein Homie für diesen schönen Song, der da so gut gepasst hat tatsächlich. Und ja, kommen Sie vorbei. Unsere Balkongäste da oben auch. Ob die uns wohl gehört haben da oben? Ja, haben einige zugehört auf jeden Fall da oben. Die Polizei hat uns auch zugehört, glaube ich. Und wir hoffen auch auf jeden Fall, dass wir da im Park nochmal öfters zusammenkommen und einander besser kennenlernen und vielleicht in Zukunft auch gemeinsam mehr Sicherheit schaffen. Also im Bella Park kann man auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Auf jeden Fall. Vielen Dank und bis bald. Wir beenden mit Nina Simon und wie sie uns lehrt, dass die größte Freiheit keine Angst hat. Ain't got no brother, ain't got no children.